Dein Rap ist schwach auf der Brust und jagst nach Luft. Mach damit Schuss und setze letzten Schuss. Ich fahr mit dem Bus über dein Tippi, schnapp mir deine Fotze und fick sie. Bring sie über die Grenze, dort lutscht sie Schwänze und legt mir ihren Verdienst in die Hände, na da klotzt du Mistvieh. Ich boxe dich sie mit in die Priorität, liegt auf den Tritten wie beim Skate, du ekliger Toy. Ich verdrech dich wie Heu, zerbrech dich in der Mitte und trenn mich von der Spreu. Boy, versprech dich bitte, vielleicht kommst du dann einmal on point. Und merk dir eins, ich bin nicht dein Freund. Mir wird nachgesagt, dass ich auch hübsch bin. Doch eigentlich seh ich nur gut aus und mach mein Ding. Behaupte mich als King und haue dir aufs Kinn. Dein Gejaule macht schon Sinn, wenn ich die Clown dahinter seh. Ich mach dir den Gar aus und geh. Dann schaut man auf das Game, tun einem die Augen weh. Ein Haufen Proleten machen einen auf Rap. Sie sehen nur die Moneten, stellen die Scheiße ins Netz. Verstellen sich komplett, sind andere Menschen. Verleihen sich eine Glanzeffekte, wo die Tracks sich glänzen. Sie denken, sie hätten die längsten Schwänze doch bedreht. Ich das Gelände, hab ich die Sense im Gepäck und sense sie weg. Die Fans sind netten, wenn sie nicht checken, dass es alles nur gespielt ist. Alles gar nicht real ist, real ist verschwunden aus dem Wortschatz. Die ganzen Kinder aus der Vorstadt mit dem ersten Haar im Sack treffen sich jeden Mittwoch auf dem Dorfplatz. Dann kicken sie die Dope Rhymes, hohle Zeilen über Horse und Crime. Doch sehen sie eine Fotze live, kriegen sie sofort ein nasses Hosenbein. Aber egal, das geht nicht, mich das an. In meinem Leben regnet schon jahrelang. Ich komm nicht mit dem Arsch an die Wand, trotzdem kommt jetzt am Mikro. Die letzten Tracks sind finito und der letzte Gruß geht raus an Celestino. Gruß?